Laut dem jüngsten Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News begann die südkoreanische Gesellschaft der Hinterbliebenen der zivilen Opfer von Jinju vor und nach dem Koreakrieg mit der Untersuchung der Tatsachen über den Mord der südkoreanischen Armee und Polizei an Zivilisten in der Kriegszeit. Die südkoreanische Armee und Polizei, die im Juli 1950 voller Angst vor dem Angriff der Volksarmee der DVRK nach Süden flüchteten, ermordeten allein in Jinju vom Bezirk Südgyeongsang vom 22. bis 26. Juli über 2000 unschuldige Zivilisten, einschließlich derjenigen, die mit dem Fall der Nachrichtenunion in Verbindung standen. Der Mord wurde an 5 Orten von Jinju begangen. Davon wurden auf dem Hügel Ryongsan die meisten Zivilisten getötet. Um die Wahrheit über die Mordtaten von damals zu klären, begann die oben genannte Gesellschaft im Februar 2014 mit der gemeinsamen Untersuchungsgruppe, die aus mehreren Büro- und Gesellschaftsorganisationen bestand, auf dem Hügel Ryongsan im Unterkreis Myungsuk, Stadt Jinju, Bezirk Südgyeongsang, mit der ersten Ausgrabung und Untersuchung der Gebeine.